Und wieder mal Nicole Cut. Heute mit Ernst Herbeck, dann Karl-Heinz Essel und Viva Ray. Desto irrsinniger die Verdammten. Patient und Dichter. Je größer das Leid, desto kleiner der Dichter. Umso härter die Arbeit, umso tiefer der Sinn. Je größer das Unheil, desto härter der Kampf. Umso ärger der Verlust, desto irrsinniger die Verdammten. Thank you. Das Leben ist schön, so schön als das Leben. Das Leben ist sehr schön. Das lernen wir, das Leben. Das Leben ist sehr schön. Wie schön ist das Leben? Es fängt schön an, das Leben. So schön schwer ist es das auch. Ja, wenn man die Biografie dieses Mannes kennt, dann klingt das eigentlich bitter und ironisch. Ja? Weil sein Leben war nie schön. Ja? Es war eine Sehnsucht nach Schönheit da, aber sein Leben war eigentlich von Anfang an ein trauriges, elendes Leben. Und es ist eigentlich berührend, dass ein Mensch mit seiner Biografie so was schreibt. Jetzt noch einmal das Gedicht, gesprochen vom Dichter selber. Erleben die Höllen und Höllen euch erleben. Erleben mich der Höllen, erleben wir, erleben. Erleben mich der Höllen, wie Höllen ich erleben. Ich werde Höllen an das Leben, so Höllen höre ich es auch. Dreaming of the tenderness, trembling the hips. Psychiater ist ein Mann, der was dies kann, dem Patienten zu dienen, dem Arzt zu heilen, sowie die Sorgen der Anstalt zu helfen, den neuen Geist eines Patienten zu schmieden. Die Mutter der Psychiatrie, dem Vorsitz einer erkrankten Seele, die wieder gesund werden muss. Die Männer. Die Männer haben ein starkes Herz. Sie fahren in der Gesellschaft. Sie führen sich selbst. Die Männer fair, die Männer lieben sich schwerst, sie weisen das Leben ab, sie haben auch einen starken Bart, die Männer sind müde, sie rasieren sich lieber mit einem vieles Shave 3 mm. Die Männer haben keinen Feind. Die Frauen, die sind hübsch, die Frauen haben gute Ohren und sehen sehr gut. Die Frauen sind nicht dumm. Die Frauen ärgern sich. Die Frauen freuen sich über jede Kleinigkeit. Sie haben mehr Charme. Und sie giften sich auch mehr als die Männer. Die Frauen überstürzen sich nicht. Die Frauen arbeiten. Heimweh. Ich habe nicht nur Heimweh, sondern sogar mehr. Das Heimweh ist eine Qual außerstande. Man kann die Auswärtigkeit nicht aushalten. Ich möchte gerne heim. Der Traum. Der Traum ist ein Papier. Der Traum ist zur Nacht. Da kam der Pförtner, die Tore aufmacht. Der Traum ist ein klares Licht. Der Tod ist die Frau. Der Tag ist der Traum. Und der Baum ist der Traum. Das Leben. Das Leben ist schon schön, so schön als das Leben. Das Leben ist sehr schön, das lernen wir, das Leben. Das Leben ist sehr schön. Wie schön ist das Leben? Es fängt schön an, das Leben, so schön schwer ist das auch. Lila, die Farbe ist schön. Diese Farbe ist ein Gemisch von Rot und Rosa. Die Farbe ist auch lila, wenn lila lila ist. Lila sind so manche Wolken. Lila ist unsere Geldbörse, unser Geld. Lila ist schon eine schöne Farbe. Lila ist unsere Farbe der toten Fahnen. Die Zukunft. Die Zukunft ist ein Wegweiser. Die Zukunft muss das besser wissen. Ohne Zukunft gibt es leider kein Leben. In der Zukunft liegt der Tod. In der Zukunft liegt der Tod uns zu Füßen. Die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist klar, vorbei, vorüber, diese Zeit der Ewigkeit. Und nun bist du wieder ein Osterei. Die Gegenwart. Die Gegenwart ist still allein. Wir wollen doch alle nur fröhlich sein. Ich bin gegangen in den Wald und kehrte zurück, allzu bald. Die Zigarette ist ein Monopol und muss geraucht werden, auf dass sie in Flammen aufgeht. Mein letzter Wille. Hals- und Beinbruch, Kameraden, ich geh zur Schlacht und geh nicht baden, nimm heraus den Sauerdarm und grüße dort mein Heimatland. Die Menschen sind in Abkehr zur Natur, sie herrschen das Chaos. Aber die Affen nicht. Die heutigen Pegelstände die Temperaturen, die Wetterlage zur Stunde, Cumulus, 5 Kilometer, Schauer, Burgenland, Burgensendung, Gurken, 16 ist. Schimpfwörter, die ich gerne verwende. Auralische Sau, Trottel, Schwein, ideologischer Depp, Saudiof, einiges Arschloch, russischer Saunipfel, Hund, europäischer Krimi-Depp, die Hoffnung. Die Hofart ist die Hoffnung in Art, die Hoffnung ist die Liebe nach dem Tod. Die Hoffnung ist dem Puls nahe, die Hoffnung ist lieb auf der Hand. Die Hoffnung ist schön, die Hoffnung ist schwarz, die Hoffnung ist immer weiß. Was dann? Was dann kommt nach einem Feuerball oder einem sonstigen Ball? Fasching oder so, verschieden. Nicht wahr, Herr Leo? Aber was dann kommt nach dem Feuer? Zu löschen, nichts wie Wasser. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist das halbe Leben. Man stirbt ja früh genug. Der Hund geht vor die Pforten. Das Pferd geht vor dem Hund. Die Bilder dünken Schönes, die Wahrheit noch dazu. In der Familie wird man angelogen und die Mutti meint es gut. So ist es. Das Altern. Das Altern ist ein natürlicher Vor- und ein natürlicher Zugang. Es kommt vom langwierigen Essen und Trinken. Man wird dementsprechend älter. Viele Sorgen helfen auch bei. Das Altern des Körpers und der Augen. Die Einsamkeit. Die Einsamkeit ist ähnlich eine Versammlung und dann, wenn ein Herr eine Rede hält, sie soll interessant sein, um die Einsamkeit zu überwinden. Vielen Dank. Das Lieben. Das Lieben ist schön. Schöner als das Singen, als ich sah das Lieben. Das Lieben ist ein Kummer. Das Lieben ist ein Lied. Schon das Lieben ist schön. Das Lieben hat zwei Personen. Die das diebische Elster liebt. Das Lieben ist schön. Die Gespaltenheit. Die Gespaltenheit ist Arbeit der Ärzte. Diese wird auf den Nenner gebracht. Die Gespaltenheit ist eine Operation. Und die Kinder wissen es schon. Der Mensch zeichnet sich, er mit einem warmen Herzen. Er ist zum Unterschied von anderen Männern gutmütiger und netter. Er badet sich lieber allein und lässt sich besser reinigen. Es werde gut, so sage ich als Mensch, wenn er eine riechende Seife verwendete. Brown hair, and eyelash. Sonst ist alles allgemein. Von Leo Naftatil. Es war im Spätsommer 1960. Ich bat Ernst Herbeck, seit 15 Jahren Patient des psychiatrischen Krankenhauses Kloster Neuburg-Gugien, ins Untersuchungszimmer, legte einen Zeichenkarton vor ihn, reichte ihm meinen Kugelschreiber und sagte: Bitte schreiben Sie ein kurzes Gedicht mit dem Titel Der Morgen. Und er schrieb. Ernst Herbeck ist am 11. September 1991 plötzlich und unerwartet mit 71 Lebensjahren in Gugging gestorben. Tags darauf schrieb Hans Haider in der Presse: Alexander, ein Großer, Ernst Herbeck ist tot. Schon 2 Jahre vorher konnte ich mehr als 100 Handschriften Herbergs mit seinem Einverständnis der Österreichischen Nationalbibliothek übergeben. Sein postum erschienenes Gesamtwerk Im Herbst, da reiht der Feenwind, gesammelte Texte 1960 bis 1991, wurde im Oratorium der Nationalbibliothek im Rahmen einer Lesung der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei sagte Ernst Haider über Herbeck: Niemand konnte ahnen, dass ein im Sprechen schwerbehinderter Mensch, wenn man ihm Papier, Schreibzeug und jeweils ein Stichwort gibt, für 30 Jahre den Weg zur Niederschrift sprachlicher Kostbarkeiten finden würde. Und schenkte dieses kühne, unbeirrbar vorangetriebene Unternehmen des Dichters Ernst Herbeck, der Anspruch hat auf seinen eigenen unbestrittenen Platz in der deutschsprachigen Poesie, der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Es war an einem Vormittag im Spätsommer 1960, als ich ihm auf dem Haschhofs Visite machte. Auf dem Haschhof, eine Dependance des psychiatrischen Krankenhauses Kloster Neuburg-Gugien, lebten etwa 30 männliche Patienten, die in der Landschaft arbeiteten. Sie waren in einer alten Jugendstilvilla untergebracht. Unter ihnen Ernst Herbeck. Er war damals schon 20 Jahre krank und seit 15 Jahren in der Anstalt. Ich bat ihn ins Untersuchungszimmer, legte einen meiner Zeichenkartons vor ihn, reichte ihm einen Kugelschreiber und sagte: Bitte, Herr Herbeck, schreiben Sie ein kurzes Gedicht mit dem Titel Der Morgen. Herbeck besann sich kurz und schrieb: Der Morgen, im Herbst da reiht der Feenwind, dass sich im Schnee die Mähen treffen, Amseln pfeifen her im Wind und fressen. Ich war verblüfft, denn ich erkannte sogleich die schizophrene Störung darin. Gleichzeitig durchfuhr es mich aber. Es war ein außerordentliches Gedicht, dachte ich. Ich dankte Herbeck. Er überließ mir das Blatt und ging. Von nun an bat ich Ernst Herbeck bei jedem meiner Besuche auf dem Haschhof in gleicher Weise zu einem bestimmten Titel ein kurzes Gedicht zu schreiben. Und es entstanden Gedichte wie dieses: Frühling, der Herr Feller war im Wald, und sie, der Bauer, war im Wald, da sah er, wie im Wagen rollte, wo das Herz im Herzen Holz schlug, tick-tack, wo auch ein Knorr zu hören war, und hielt sie ganz wunderbar im Frühling übers ganze Jahr. 1966 veröffentlichte ich die ersten 83 Gedichte meiner schizophrenen Patienten unter dem Pseudonym Alexander. Viele Leser fühlten sich von Herbecks Gedichten angesprochen und im Laufe der folgenden Jahre schuf Herbeck ein dichterisches Werk, das mehrfach publiziert und sehr bewundert wurde. Ernst Herbeck hat jedoch niemals spontan geschrieben. Es bedurfte zu jedem einzelnen Gedicht die Aufforderung und meist auch eine Themenangabe. Nur selten hat er im Laufe der Jahre das Thema selbst gewählt. Ich weiß nicht, wie ich 1960 auf die Gedanken gekommen bin, Herbeck ein Gedicht schreiben zu lassen. Ich hatte nichts von Poesietherapie gehört. Ernst Herbeck hatte vorher auch niemals Gedichte geschrieben, auch nicht zu der Zeit, als er noch gesund war. Die Texte Herbecks schienen mir von Anfang an ebenso lyrisch wie schizophren. Die schizophrene Störung kam da dann umso deutlicher zum Ausdruck, je höher der Grad seiner psychotischen Erregung war. Das Lyrische und das Schizophrene sind bei Ernst Herbeck aber oft nicht voneinander zu trennen. Dabei ist nicht gesagt, dass die künstlerische Essenz seines Werkes allein von seiner Krankheit stammt. Herbeck hatte eine ganz besondere Beziehung zur Sprache. Ohne die Krankheit wäre er aber kein Dichter geworden und ohne die äußere Veranlassung hätte er kein Wort geschrieben. Nun, an welcher Krankheit Ernst Herbeck litt? Herbecks Erkrankung begann damit, dass er glaubte, von einem Mädchen hypnotisiert zu werden. Er hörte die Stimme des Mädchens über jede Entfernung hinweg und glaubte, er sei in sie verliebt. Er fühlte sich dauernd von dieser Person beeinflusst. Sie erteilte ihm Befehle, die er gegen seinen Willen ausführen musste. Dann traten auch Halluzinationen auf. Herbeck spürte bestimmte Personen oder Schlangen an seinem Leib. Er schlug sich ins Gesicht, schlug mit dem Kopf gegen die Wand. Herbeck litt an einer mehrfach operierten Lippenkiefer. Naja, und seine Sprache war einfach schwer verständlich. Thank you. Seitdem er im 8. Lebensjahr wegen der Gaumenspalte operiert worden sei, sagte Herbeck, habe er nicht mehr den Mut gehabt, mitzukommen mit der Zeit. Das war schon in der Schule so. Obwohl er gut rechnen und schreiben konnte, sei er langsamer gewesen als die anderen Schüler und habe schwer gesprochen. Die deutsche Sprache habe es ihm weggerissen. Er sei verspottet worden. Tiernamen haben sie mir gegeben, die bläden Hund. Er habe keine Freunde gehabt. Wenn er in den Spiegel schaute, habe er gedacht, Azur Blutzer. Und dann hat er geweint. Auf die Frage nach dem Sinn des Lebens sagte Herbeck einmal, es sei der Sinn des Lebens, nach dem Tod noch weiter zu leben. Es hänge von Willen ab, den der Mensch am Leben gehabt hat. Auf die Frage, ob dann die Seele in einem anderen Körper hineingehe, in einen anderen Menschen, sagte Herbeck, nein, nein, ganz leger ist das nicht. Was, leger? Ja. Wie könnte das bei Ihnen sein und nach dem Tod? Darauf Herbeck, vielleicht eine Legende. Als die Eltern Herbecks bereits verstorben waren, fragte ich ihn einmal, was er bei seiner Entlassung tun würde. Er sagte, verstecken. Wo würden Sie sich denn verstecken, Herr Herbeck? Im Keller, dass mich niemand sieht. Warum soll Sie denn niemand sehen, Herr Herbeck? Das ist ja nur ein Erschwernis, das Sehen. Das Grüßen und das Danken, das mag ich nicht. Tags darauf schrieb Herbeck folgendes Gedicht. Guten Tag, grüßt ein Herr, eine Dame, übern Weg besonders schön. Dankend bekam der Herr die Antwort. Guten Tag, sagte sie, in den kühlen Abend hinein. Be a forester, right? gibt wahrscheinlich sowas wie verborgene Künstler. Menschen, in denen die Möglichkeit, Künstler zu werden, schlummert, die niemals geweckt wird. Grillparzer sprach von einer Genialität der Auffassung, die unbemerkt bleiben kann, zu keinem Werk führen muss. Wahrscheinlich wäre Herberg lieber normal als ein berühmter Dichter geworden. Mein Herz schlug bis auf den heutigen Tag wirklich normal, dichtete er. Wer die Laufbahn des Dichters oder des Künstlers einschlägt, kann in der Regel nicht mit sozialer Zustimmung rechnen. Und auch die Schizophrenen hegen für die geistige Gesundheit eine Art Leidenschaft. The TV home. Ernst Herberg schrieb einmal: Ich kann heute leider nicht, weil mir sonst eher das Herz zerbricht. Sag zum Schreiben lieber nein, sonst ist alles allgemein. Er schrieb auch: Der Dichter will die Lyrik nicht, umsonst der Mut und das Geschick. Das war aber nur eine Seite seiner Ambivalenz, eben die negative, schizophrenende, verweigernde. Auf der anderen Seite steht sein gesamtes Werk, das vielen Menschen bekannt geworden ist und von vielen geliebt wird. So wie Ernst Herbeck als Dichter und als Mensch von vielen geliebt wurde.